So, die Ferien gehen so schnell rum, der Sommer ist so schnell vorbei. Vacation is just past, summer is almost past. Ich habe so ein bisschen zurückgedacht, was ist denn gewesen jetzt vor den Ferien und bis jetzt? So I thought to myself, like, okay, what happened, like, what was before our vacation, and what do we experience then? Was hat Gott so geredet im Sommer über zu uns? What were the things that God was speaking during summer to us? Ich kann mich selbst persönlich an ein Bild erinnern. Personally, I can remember like a picture. Das Tommy gehabt hat und Pastor Rob mitgeteilt hat. Maybe you remember that, like Thomas shared like a picture, kind of a vision God gave to him, and Pastor Rob also picked it up and spoke about it. So von diesem wunderbaren Land. And there was this the most beautiful country. Ein Beispiel für die Gemeinde. It was just a picture of the church. Aber das war nicht so üppig. Da ist nicht so viel gewachsen, wie es hätte wachsen sollen. But for some reason it was not like that flourishing as it should. Und oben im Tal war ein wunderbarer Stausee mit klarem frischem Wasser. But above this countryside there was a valley and that valley was filled with water. Und dazwischen war aber ein Staudamm, oder das hat sich alles aufgestaut. But in between there was a dam, so like the water stood up and couldn't flow through. So konnte dieses trockene Land darunter nicht richtig bewässert werden. So underneath this dam there was this dry land and it didn't really receive water. Und die Frage ist, was ist dieser Staudamm? And so there was this question like, what is this dam about? Was ist das, was den Segen Gottes für unsere Gemeinde oder auch persönlich für unser Leben aufstaut? What are the things that would hold the blessing, this streams of water of blessing back from us, or maybe from the church? Und mir ist es einfach auch so gegangen in Gottesdiensten in den letzten Wochen. And I experienced that in the services during the last weeks. Es war immer so ein Treffer dabei. Always when Pastor Rob spoke, there was somehow like something just hitting the mark, actually for me. Es war so wie beim Schiffe versenken, ne? A bit like like this game, you're just like. Ihr könnt es nachher mit Axel spielen. Er weiß, wie es geht. Yeah, okay, you'll teach me. So ein Treffer, so das war plötzlich ein Wort. So ein Wort von Pastor Rob war mal. Was lässt es dir kosten, Jesus nachzufolgen? There were different words from our pastor. And one word was like, what are the costs you're willing to give? What's the price you're willing to give for it? Und Gott hat mir es gezeigt in dem Gleichnis vom Schatz im Acker. And God showed me in this parable of this treasure in the field. Dass es wert ist, alles hinzugeben. He just showed me it's worth like to give everything. Weil der Schatz des Reiches Gottes so gewaltig groß ist. Because the treasure of the kingdom of God is of such greatness. Wenn wir alles geben, können wir nur alles gewinnen. If we give all, we can all also gain all. Aber da ist immer noch dieses Bild der Staudamm dazwischen, was es aufhält. But still there's this picture of this dam which holds back this blessing. Und dann war schon wieder gleich, als ich aus dem Urlaub kam, der nächste Treffer. And immediately when I came from my holidays, and there was another message that really hit me. Gerade diese einfache Frage, überleg mal, schau mal in dein Herz hinein, könnte da noch eine Rebellion sein? Just a simple question which was asked, like, if you look into your heart, is it possible there's like rebellion in it? Und ich habe gedacht, das sind Dinge, die habe ich längst überwunden. And I thought like, wow, this cannot be, because all the things which might be there, I just have overcome already. Und in dieser Predigt wurde ich direkt davon getroffen. But this message like really like struck me. Hey, da ist ja doch noch Zorn in dir. Well, there is anger inside of me. Auflehnung dagegen, wie Gott mich geführt hat. Rebellion against the way God led me in my life. Das habe ich nicht so und so und so gewollt. It's not the way like I decided and I wanted. Vieles ist anders gekommen, als ich es vorgestellt habe. Many things just went a different way than I imagined. Und da habe ich gemerkt, dass das rumort in meinem Herzen. And I was realizing how there was rebellion inside of me and it was like stirring in me. Und es ist gut, im Psalm 139 heißt es, erforsche mich, Herr. And it's great because we have this Psalm 139 where it says like search me and know me. Und erkenne mein Herz. And know my heart. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Test me and know how I'm thinking. Und in Sprüche 4 Vers 23. And if we think about Proverbs 4 Vers 23. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. That says like guard your heart with all diligence. Denn daraus quillt das Leben. Because out of the heart comes the issues of life. Oh, das war gleich so praktisch an dem Abend. And it was very, very practical. Pastor evening. Hat gesagt, wer möchte, kann sich hinknien. Pastor Rob just said like, well, if it's on your heart and you desire it, just kneel down before God. Und heute Morgen hat der Gerald Schmidt einen klugen Spruch zu mir gesagt nach dem Gottesdienst. This morning Gerald Schmidt came to me and had like a very wise proverb to me or for me. Er sagt, es ist leichter, die Knie zu beugen. He said, like, it's easier to bow my knees als das Herz. Than to bow my heart. Und da ist was Wahres dran. And so that's true. So dieses Hinknien, was wir in den letzten Gottesdienst gemacht haben, wenn es nur Knie beugen ist, wird es nichts bewirken. Well, this bowing down, like bowing our knees before God, if it just was bowing the knees, it doesn't have much effect, actually. Aber wenn wir unser Herz beugen, but if our heart is right with it, wenn wir sagen, Herr, erforsche mich. If we really I'm honest and say like, Lord, please, search me. Und ich gebe dir alles, was da in mir rumort. And I just open up and I let you in every area of my life. So wenn wir uns demütigen vor Gott, if we humble ourselves before God, wird er uns erhöhen. He will lift us up. So, und das geschieht dann auch. And this really happens. Und wenn es ihnen sofort nicht geschieht, and if it doesn't happen immediately, dann müssen wir dranbleiben. We still have to follow hard after it. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, heißt es. Guard your heart with all diligence, it says. Ich habe mich daran erinnert, wie als Kind musste ich immer samstags den Rinnstein säubern am Gehweg bei unserem Haus. And I was reminded to how I had to clean the walkway in our street every Saturday. Ich habe es fast so geliebt wie die Schule. And I loved it almost the same like I loved school. Immer wieder kam das Unkraut hoch. Again and again there was things growing up again. Die Wurzeln waren zwischen den Steinen tiefer als ich ausreißen konnte. The roots they went further down than I could tear them up. So, und das ist auch Demut vor Gott, dass ich sage, ich komme schon wieder. And it's also a matter of humility that I just speak to God and say like, wow. Here I am again. Ich hab schon wieder versagt. I failed again. Da ist immer noch Ärger. Again, there's anger inside of me. Das ist besser, so zu kommen, und das ist eigentlich auch demütiger. And it's better to come just like that, and it's actually more humble. Als wir es gehört haben, zum Beispiel von Jonah, der in die falsche Richtung auf dem falschen Dampfer war. Then what we heard about Jonah, who just like went straight the other direction. And basically was on the wrong ship. Also dranbleiben, wenn so ein Treffer Gottes in mein Herz hineinkommt und da was aufwühlt. If something is like striking our hearts, like it's very important to follow close and hard after God. Dann einfach dranbleiben. Stay close. Dass Gott hinhalten. So that. Dass Gott hinhalten. Sagen, so ist es. To offer it and present it to God, say like that's the way it is. I'm honest. Und Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. And Jesus gave us his promise, like whoever comes to me, I will cast out and no wise. Wo Pastor Rob über Rebellion gesprochen hat. When Pastor Rob spoke about rebellion. Es gibt auch Wurzeln für Rebellion. There are also roots, root causes for this rebellion. Und es ist oft Ablehnung. And basically it's rejection. Da bin ich abgelehnt worden, vielleicht von einem Lehrer. Rejection we have experienced. Maybe we were rejected by a teacher. Es tut weh, vor der ganzen Klasse blamiert zu werden. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand erlebt hat. And it might be a very hurtful thing to be blamed in front of all the students in the class. And maybe you have experienced it yourself. Ich kann mich dran erinnern. I can remember it. Und ich war ganz schön rebellisch dann gegen den Lehrer nachher. And as a result, I was very rebellious, especially against this teacher. So, Ablehnung ist eine Wurzel auch von Rebellion. Rejection might be a root cause of rebellion. Und wenn wir aber wissen, dass wir bei Gott angenommen sind, but if we like clearly know that we are accepted by God, und diese Annahme ist so tief, and that this acceptance goes like so deep, Da können wir mit all unserem Ärger, unserem Zorn, unseren Enttäuschungen zu ihm kommen. That we just can come to him as we are, with all our anger, with maybe even wrath in our heart. Er lehnt uns nicht ab. He won't reject us. Jesus sagt, wer zu mir kommt, Jesus said, den, whosoever comes to me, den werde ich nicht hinausstoßen. I will cast out and no wise cast out. Und darüber hat Jesus ja auch diese berühmte Geschichte erzählt. And Jesus also told this amazing story, this very famous story. Die Geschichte von dem liebenden Vater. The story of the loving father. Und seinen zwei Söhnen. And his two sons. Und der eine Sohn, der sagt, Vater, gib mir. One son says like, Father, just give to me. Und nimmt das ganze Erbe. Takes it. Verprasst das ganze Erbe. Just spends it. Und kommt an einen Punkt, wo er wirklich bei den Schweinen landet. Until finally ends up with the pigs. Das war der tiefste Punkt für einen jüdischen Sohn, da zu landen. It was the lowest end you could reach as a Jewish son. Und es ist gut, dass er dahin gekommen ist. But it was good that he came like to this point. Da heißt es, als er bei den Schweinen war, er ging in sich. It says like when he was feeding the pigs, he came to his senses. Er erkannte seine Situation. He recognized and realized in what situation he was. Psalm 32, Vers 2 heißt es. In Psalm 32, Vers 2 it says. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Blessed is the man whom the Lord doesn't count his iniquity. In dessen Geist kein Trug ist. And his spirit is no guile. Und es passiert so leicht, dass wir uns selbst was vormachen. It's so easy that we kind of deceive ourselves. Lange hat der sogenannte verlorene Sohn sich was vorgemacht, dass er alles im Griff hat. For a long time, like the prodigal son was able to kind of deceive himself that everything would be all right and fine. Immer wieder hat er sich an Menschen gehängt. Again and again, it happened that he was just putting himself in a dependence, a dependent relationship to other people. Das heißt, als sein Geld alle war, da hat er sich an einen anderen Menschen gehängt. For example, like when he ran out of money, he just kind of clinged to another person. Er musste an den Punkt kommen, wo auch das nicht weitergeht. Der hat ihm selbst das Schweinefutter dann verweigert. And it was necessary that it even came to this point that this failed and failed through, and even the food for the pigs was not given to him. Und es ist gar nicht selbstverständlich, dass wir einsehen, wie unsere Situation ist. It's not necessary that this would happen to us, that we realize what the situation we are in. In der Zeit, als wir in der Drogenszene evangelisiert haben, for example, during the time we were evangelizing in the drug scene, da haben wir viele Leute getroffen, we met many people, die ganz unten waren, who were really like on the bottom of life. Das konnte jeder sehen. And everybody was aware of it, if he was looking at them. Nur sie selbst nicht. But they themselves, they didn't realize it. Noch mit stolz geschwellter Brust. And you could see them like very proud. Haben sie gesagt, mir geht's gut, ich habe alles im Griff. They were saying like, I'm well, like I'm capable to manage my situation. Dieses Herr, erforsche mich, heißt auch, lass mich wirklich erkennen, wie ich vor dir stehe. And if we say like, Lord, search me, it also means like, please let me recognize like my standing before you. Und zum Glück hat dieser junge Mann das erkannt. And fortunately, this young man realized and recognized the situation. Er hat einen Entschluss getroffen. And he made a decision. Ich will umkehren. I would like to turn around in my life. Und das ist das zweite Wichtige bei ihm. Er konnte sich an sein Vaterhaus erinnern. And the second thing was, he could remember the house of his father, his home. Am meisten leid tun mir die Leute, die sich nicht an ein Vaterhaus erinnern können. And I'm mostly grieved if I think about people who cannot even remember like a father house or like a home. Manche noch nicht mal an eine normale Familie, weil sie keine gehabt haben. Maybe there are some people who never had like a normal family life. Oder eine schlechte Familie. Or maybe they had a family, but it was somehow like a bad situation. Aber die Tragik ist heute, dass viele Freunde von euch, wenn ihr in die Schule geht, gar nicht mehr wissen, dass da ein Gott ist, der sie lieb hat. But the greatest tragedy about it is that many people, maybe like your friends, don't even know that there is a God who really loves them. Das ist eine Tragödie in dieser Generation. And it's a real tragedy in this generation. Und wir sind berufen, das zu sagen. Da ist ein Gott, der euch liebt. Da ist ein Vater, zu dem wir zurückkommen können. But we are called to tell them there is a Father and you can just come to him. He waits for you. In Psalm 68, Vers 7 heißt es. If you look at Psalm 68, Vers 6. Gott ist ein Vater der Weisen. And there it says, God is a father to the orphans. Und ein Helfer der Witwen. And he is a defender of the widows. In seiner heiligen Wohnung. This is his God, whose dwelling is holy. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt. Verse 6, God places the lonely in families. Und die Gefangenen herausführt. He sets the prisoners free. Dass es ihnen wohlergehe. And gives them joy. So ist Gott annehmend. So that's the side of God that which shows us how he accepts us and how he is receiving us. Nach Hause führend. He is the one who leads us home to himself. Aber heißt es da, die Abtrünnigen lässt er in dürrem Land. But also it says, but he makes the rebellious live in a sun-scorched land. Und da an diesem Punkt hat der verlorene Sohn ist er umgekehrt, hat seine Rebellion aufgegeben. And at this point, like this son, he turned around and he gave up his rebellion. Dieses Vater gib mir, dieses Fordern. This attitude of demanding, this demanding spirit, like Father, give to me. Denn er schloss getroffen, zurückzugehen. And he made this decision just to go back. Und sagt, Vater, nimm mich einfach nur an als deinen Knecht. And he even came to this point that he said, well, Father, just receive me back as your servant. I'm your slave. Und wir brauchen selbst dieses Bewusstsein, dass da ein Vater ist, der uns so annimmt. But we should have in mind, we should really know that there's a Father who receives us. Jesus hat ein weiteres Gleichnis erzählt. And Jesus also shared like another parable. Von einem Mann, der außer Land geht. About this man who went out of his country. Und seinen Dienern etwas anvertraut. And as is their master, he entrusted their his servants certain talents. Dem einen 10. One he entrusted like 10 talents. Einen 5. Another 5 talents. Und einem 1. And another just one. Und der 10 hat, gewinnt 10 dazu. And there was the one who had his 10 talents who gained another 10. Und als der Herr zurückkommt, sagt er, hier, ich habe 10 dazu gewonnen, und er freut sich. And when his master came back, like he was rejoicing, he said, like, well, I've gained like 10 other talents. Here they are. Und der Herr freut sich auch. And the Lord is also rejoicing. Und der mit den 5 genauso. And the same to the one with the 5 talents. Und jetzt kommt er mit einem. But then there's the one with only one talent. Und er sagte, ich habe es vergraben. He said, I've buried it. Was du mir gegeben hast. I've buried what you have given me. Ich fürchtete mich. Because I was fearing you. Weil ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Because I knew that you are a hard taskmaster. Das tut irgendwo weh, wenn ich das höre. And if I hear that, somehow it's grieving me and it's like I'm hurting me. Wenn wir dieses Beispiel auf Gott münzen. If you just coin it and think about God, how you would think about it. Zu sagen, Gott, du bist ein harter Mann. If you just God like you're a hard taskmaster. Manchmal erleben wir das so, dass wir das so denken. But sometimes we experience ourselves that we think like that. Dass wir Gott zu einem Gesetzesgott machen. That we make God a God of just law and order, of legalism actually. Aber dieser Mann war getrieben von Furcht. But this man was actually really driven by anxiety and fear. Und so hat er das, was ihm anvertraut war, vergeudet. So he just wasted what was entrusted to him. So wir können das, was Gott uns gibt, mit Freuden einsetzen. We can receive what God gives to us and we can share it and give it and invest it with joy. So Gott ist nicht der harte Mann, sondern der liebende Vater, will Because uns Jesus God sagen. Is not the hard taskmaster, but he is a loving father. Ja, und Jesus hat gesagt, Da ist mehr Freude im Himmel über einen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es denken, nicht nötig zu haben. Jesus also says there's much more joy in heaven about one sinner who comes to repentance than about 99 for those it's not necessary. Als der Sohn dann zum Vater kommt und der Vater ihm entgegenläuft, when the son comes to the father and the father's already running towards him, da sagt er nachher der Vater, dieser mein Sohn war tot. The father says like, this my son was dead. Und jetzt lebt er wieder. But now he lives again. Da war die Beziehung wieder da. The relationship was restored. Vom Vater hatte sie nie aufgehört. From the side of the father, it never stopped. Aber der Sohn musste umkehren. But the son had to repent. Und die Beziehung zum Vater war Leben. And the relationship with the father, this was the real life. Und er wird wieder voll eingesetzt als Sohn. And he is fully restituted into his position. Wirklich angenommen. And received back. Und dann wird gefeiert. And then they celebrate. Manchmal denke ich, wenn unser Lobpreis hier ist, ist es auch so. Ne? And sometimes I think that if we have our praise and worship, it's kind of the same. Ihr habt das gut gemacht heute Abend. It was great, great. Immer gut. It's always great. Einen Applaus habt ihr euch schon verdient jetzt. Huh? Das ist ein wichtiger Dienst, einfach hier auch immer wieder zu zeigen, so ist Gott. It's a very important ministry, just to show, well, hey, look and see how God is. Komm in seine Gegenwart. Come into his presence. Und da wird alles Elend, alles, alle Rebellion, alle Auflehnung, alle Enttäuschung überwunden. And all our misery, all our rebellion against God, it's just overcome there. Aber da war ja noch der Bruder. But there was also the other brother. Und der hat erstmal viel Arbeit gehabt, als der jüngere Bruder weg war. And if we just consider his situation, when his brother, the younger son, went away, the older son had much more to work. Er musste den Part des Jüngeren wahrscheinlich ein Stück weit mit übernehmen. He had also to take the part of the younger brother. Zumindest hat er das geglaubt. And he kind of thought that. Und er sagt, viele Jahre habe ich dir gedient. And so we hear that, like many years I have served you. Und er hat wirklich gerackert. And he was a hard-working person. Und er war im Vaterhaus. And he actually was also in the father's house. Wir meinen fast, er hätte ja nicht rebelliert. And so we could just like think, like, well, there's nothing rebellious about him. Aber jetzt kommt der Jüngere. But now the younger son comes back. Den er verurteilt hatte. The one, the older son, just judged right away. Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. But Jesus says, like, don't judge that you will not be judged. Und jetzt wird er aber angenommen. And then he sees like how he's received back, accepted. Und jetzt kommt alles hoch in seinem Herzen. And everything comes up like there's a stirring in his heart and it comes to the surface. Und das heißt, er wurde sehr zornig. And it says like he became very angry. Und dann sagt er, dieser dein Sohn, der hat das Erbe durchgebracht. Well, this is your son who wasted your inheritance. Und der Vater kommt raus zu ihm. But then the father comes out to the older son. Und dann fängt er an, den Vater anzuklagen. And actually, it happens that the older son accuses the father. Aber jetzt dürfen wir nicht den Fehler machen und sagen, der Jüngere ist der Brave jetzt auf einmal. Well, we shouldn't make this mistake that we say like, well, the young son is der Brave. Oh, okay, he's a good guy. und der Ältere, das ist jetzt unser Buhmann. And the older is like the bad guy. Don't make this mistake to judge him. Wir müssen aufpassen, weil dieses in uns selbst oft drin steckt, das was bei dem älteren Sohn war. Because we have to be very careful because the same thing which was in the older son we find in ourselves. Der hat immer gesagt, ich bin ein Diener des Herrn. He always said like, well, I am a servant of the Lord. Deswegen wäre nie in den Sinn gekommen, dass Anklage in ihm sein könnte. So you could never even think about it that there would be an accusation in him. Gegen seinen Vater. Accusation even against his father? No, no way. Aber das war jetzt zu viel, dass der Jüngere angenommen wird. Einfach but so. That was judged too much. It was too much that the younger son was received back. No. Und da bricht's aus ihm raus. And so it just comes out. Und er klagt an, mir hast du nie gegeben. And he accuses him and says, like, you never gave to me. Hast du das auch schon mal gedacht? Have you thought like that? Gott gegenüber. Towards God. So lange habe ich schon gebetet für einen Freund, eine Freundin. Mir hast du nie gegeben. Meine Freundin hat schon. Und? I was praying and praying like for a friend or like your boyfriend or girlfriend or whatever, and I never got one. Du hast für Versorgung gebetet. I prayed like for provision. Und das Schuldenkonto ist doch gewachsen. And still like my debt says just grows. Mir hast du nie gegeben. You never gave to me. Immer höre ich Segen, Segen, Segen. I always hear about blessing of others. Aber mir hast du nie gegeben. What's about me? What you have given me? Und Gesundheit. Health. Andere hast du geheilt, mich hast du nicht geheilt. Others you have healed, but what's about me? Gott ist jetzt nicht sauer. But God is not angry about this. Wisst ihr, das Schlimme ist nicht, dass der ältere Sohn das jetzt ausspricht. The problem is not that the older son is just like speaking it out and comes to the surface like that. Das Schlimme ist, dass er die ganze Zeit im Vaterhaus gelebt hat. The thing which was really sad and wrong was that he lived the whole time in the father's house. Aber keine Gemeinschaft mit dem Vater hatte. But he didn't fellowship with the father. Wenn unsere persönlichen Gebetszeiten nur noch Arbeitsbesprechungen mit Gott sind. If our personal prayer time are only like business meetings in a sense. Wir geben Gott Anweisungen. We give God instructions how we desire and what is the way we think it should go. Oder wir sagen, Herr, gib du mir Anweisungen. Or maybe we sometimes say like, God, please, we need now your instructions. Wenn es nur Arbeitsbesprechungen sind, aber keine wirkliche Gemeinschaft. If we only have like this business meeting with God, but no real fellowship. Dann leben wir so wie dieser ältere Sohn und haben keine Gemeinschaft mit Gott. We live like the older son and we don't experience fellowship with God. Und jetzt erleben wir auch wieder die Güte des Vaters. But here again, we can really see the goodness of the father. Sagt mein Sohn. He says, my son. Er nimmt ihn genauso an. And that means he receives him the same. Und er möchte ihm die Augen öffnen. And it's his desire to open his heart. Du bist alle Zeit bei mir. You're always with me. Und alles, was mein ist, ist dein. And everything that is mine is also yours. Komm doch mit rein und feier. Just come with me. Come in and celebrate with us. Schau, dieser dein Bruder, der war verloren. Well, see, like this, your brother, he was lost. Aber jetzt lebt er wieder. But he lives again. Und er lebt deshalb, weil er wieder bei mir ist. And he lives again because he's again with me and fellowships with me. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. And everything which is mine, it is yours. Durch Jesus sind wir in dieses Vaterhaus Gottes mit hineingenommen. So Jesus Christ, we are received like into this Father's house. Und oft passiert es so, dass wir da im Vaterhaus leben. But many times it happens that we live and dwell in the Father's house. Und arbeiten oder sonst was machen. And work or whatever we do. Aber die eigentliche Gemeinschaft mit dem Vater versäumen. But actually it's a real fellowship we just fail to experience. Das heißt, dass wir uns Zeit nehmen. Maybe we don't take enough time for that. Sei es, dass wir die Dinge, die uns so begegnen und zustoßen am Tag über, nicht mit Gott in Zusammenhang bringen. Or maybe the things we encounter during the day, we don't connect them to God. Oder die Nöte und dann sagen, mir hast du nicht gegeben, irgendwo frustriert und enttäuscht sind. Or we have needs and we say like, wow, you haven't given me and there's disappointment. Aber der Vater sagt, du, ich möchte, dass du Gemeinschaft hast mit mir. But the father's only answering is like, well, could you please come? I desire so much like, to fellowship with you. Und Jesus lässt ja diese Geschichte auch offen. And it's an amazing thing, like Jesus leaves the outcome of this story actually open. So wir können uns ausmalen, was passiert ist mit dem älteren Sohn. So we ourselves can draw in our imaginations this picture, like what was the outcome of the situation of the older son. Psalm 68, wenn wir daran denken, die Einsamen führt er nach Hause und die Gefangenen befreit er, dass es ihnen wohl ergehe. In Psalm 68, it says, like the lonely, he leads back into a house, or like a home, And the, die Gefangenen befreit er. The prisoners he sets free. Auch wenn wir in solchen Gedanken und Emotionen gefangen sind. And even if we are imprisoned in our own thoughts and emotions. Er befreit uns, dass es uns wohlergehe. He delivers us that we would experience well-being. Aber die Abtrünnigen, die Rebellischen, but the rebellions, rebellious, die darin verharren, bleiben im dürren Land. They stay like in a desert land. Denken wir an das Bild vom Tommy, dieser harte Damm da, der den Segen Gottes zurückhält und unser Land nicht bewässert wird. And right there, there's this picture from Thomas, like about this dam, which holds back his blessing. It's just like a hard wall. Wenn wir rebellisch sind, dann bleiben wir im dürren Land. If we are rebellious, we stay in this wilderness, in this desert land, sun-scorched land. Der ältere Sohn stehen bleibt. And when the older son just like stops and stays where he is. Er bleibt im dürren Land, er bleibt draußen. When he doesn't make this move to come in, then he just stays out. Aber der Vater lädt ihn ein, komm hinein. But the father invites him just like, come in. Und wir können uns genauso vorstellen, and so we, ourselves can imagine, dass er mit hineingeht. That he would go with him. That he would go with the father. Zu dem jüngeren Bruder hin und sagt, gut, dass du wieder da bist. And that he actually follows his father, reaches to his brother and says, like, well, great that you're back. Was glaubt ihr, wie der Vater sich freuen würde? Imagine like how the father would rejoice about that. Wenn wir auf Menschen zugehen, mit denen wir zerstritten sind oder wo wir Probleme haben. If you would just draw close to other people for reconciliation with people we had like kind of conflicts or fightings. Und wenn er zum Vater sagt, Vater, ich habe immer die ganzen Jahre bei dir gewohnt. And if he says to the father, well, father, I lived here all the years. Ich habe ja zur Gemeinde gehört. And I was a part of the fellowship of the congregation. Aber eigentlich hatten wir zu wenig Gemeinschaft miteinander. But actually I realized we didn't have enough fellowship with one another. Vater, auch ich war verloren, hatte keine Gemeinschaft mit dir. And father, I have to admit, like in a sense, I was also lost because I didn't experience this fellowship I could have had. Und ich möchte diese Gemeinschaft haben. And I desire this fellowship with you, father. So glaubt ihr, der Vater würde ihn anders in die Arme nehmen als den Jüngeren? So then, do you think that the father would receive him in a different way than he received the other brother? Mit der gleichen Liebe wird er ihn umarmen. He would embrace him with the same love. Und mit der gleichen Liebe empfängt er uns und nimmt uns an, wenn wir mit den Dingen, die in unseren Herzen sind, zu ihm kommen. And with the same love, he receives us with all the things we have, with all the troubles we can just bring before him. Wir brauchen die Dinge nicht zu verdrängen und zu verbergen, die da in unseren Herzen rumoren. So we don't need to hide the things back from God, which are somehow kind of rumors in our heart. Wir können zu ihm hingehen. We can come just before him. Und er wird uns annehmen. And he will receive us. Amen. Amen. So let's pray. Lass uns beten. Let's pray. Lass uns ein bisschen einfach in der Gegenwart Gottes sein und dann werden wir noch einen Anbetungsteil haben, ja? So let's stay in the presence of God. After that we will have worship again. Herr Vater, da ist nichts, was du nicht kennst in unseren Herzen. Thank you, Father. There's nothing in our hearts which you don't know of. Alle Enttäuschung. If we think about all our disappointments. Ablehnung, die wir erfahren haben. Rejections we have experienced. Wo wir uns aufgelehnt haben gegen dich. Things where we rebelled against you. Gegen unsere Geschwister. Maybe against our brothers and sisters. Gegen den Weg, den du uns führst. Or against the way you're leading us. Gegen dein Wort. Or even against your word. Oder wo wir deinem Heiligen Geist widerstehen. Or that we would resist against the Holy Spirit prompting us. Wo wir vielleicht Furcht und Angst haben. Maybe situations where we have fear and anxiety. Unser Leben ganz in deine Hand zu geben. To commit our lives completely into your hand. Du weißt, wie es in unseren Herzen aussieht. You know the way our inner being looks like. Du hast uns heute Abend ermutigt auch. Thank you that you encouraged us tonight. Dass wir so, wie wir sind, zu dir kommen können. That we can come just the way we are. Dass du der Vater bist, der annimmt. Because you are the Father who receives us. Da ist keine Härte und keine Ablehnung. There's no harshness or rejection in you. Das ist väterliche Annahme. There's just like this acceptance, this loving acceptance from the Father. Wenn du noch nie so dich Gott zugewandt hast. And if you've never turned yourself like really towards God. Dann bete in deinem Herzen jetzt mit. Then just pray in your heart. Vater, ich habe erkannt, dass du ein liebender Gott bist. Just pray with us, Father. I've realized you're a loving God. Und ich bin von dir weggelaufen und habe dich nicht beachtet. But I just turned away from you. I ran away from you and I didn't care about you. Meine eigenen Wege gesucht. I thought for my own ways. Aber ich habe erkannt, dass es eine Sackgasse ist. But now I recognize it's just like a dead end. Ich komme zurück. So I come back. Ich vertraue darauf, dass du mich so annimmst wie in der Geschichte den verlorenen Sohn. And I just trust that you would receive me the same way this picture is given in this parable. Erweck du mich wieder zum Leben. Revive me back to life. Und wenn sich irgendwas in deinem Leben abgespielt hat, was dich zornig gemacht hat. And if things happen in your life which drove you to anger, dann brauchst du diesen Ärger nicht zu verbergen. Don't hide it back before God. Komm damit zum Vater. Just take it and bring it to the Father. Bete einfach, Vater, vergib mir. Just pray, Father, forgive me. Du kennst mein Herz, alle Rebellion. You know my heart, all my rebellion. Aber ich will es nicht vor dir verbergen. But I don't want to hide it from you. So wie ich bin, komme ich. I just come the way I am. Und ich will in die Gemeinschaft mit dir kommen, näher und näher. I would like to come into this fellowship with you and draw closer and closer to you. Und wo ich zornig bin auf Menschen. If I'm angry with people, ich vergebe ihnen jetzt. I just forgive them. Ich will sie wieder annehmen, so wie du mich angenommen hast und du sie annimmst. And I would like to receive them the same way you receive me. Vater, danke, dass es bei dir das Leben ist. Father, thank you that with you is life. Und das ewiges Leben ist. And it's eternal life. Und uns nichts aus der Hand des Vaters reißen kann. There's nothing that which could tear us out of the hand of the Father. Dafür danken wir dir jetzt. And we are so grateful for that. We thank you. Amen. In Jesus' name, Amen.